Ein Sprecher des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes gab am 10. Juli einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur Antwort auf dessen Frage im Zusammenhang damit, dass zurzeit das südkoreanische Bakune-Regime von einer Möglichkeit des nordkoreanischen Terrors redet und damit noch fieberhafter die innerkoreanische Konfrontation verfolgt. Am vergangenen 4. Juli, so sagte der Sprecher, berief die südkoreanische Machthaberin Park Geun-hye im Blauen Haus eine Regierungssitzung ein und behauptete dummerweise, dass kein Ort in Südkorea in Sicherheit gegenüber Terrorakten sei, Nordkorea verschiedene Terroraktionen für die Bewirkung des inneren sozialen Konfliktes in Südkorea beabsichtige und man angesichts des drohenden Terrors von Nordkorea Gegenmaßnahmen ergreifen solle. Zuvor sagte auch der südkoreanische Ministerpräsident auf der ersten Sitzung der staatlichen Terrorbekämpfungskommission, es sei zu befürchten, dass Nordkorea im Ausland die Bürger Südkoreas entführen oder durch die Hetzung der internationalen Terrororganisationen Terror ausüben könne. Und man habe schon längst Anzeichen dafür erfasst, dass das südkoreanische Regime die Theorie von der Möglichkeit des nordkoreanischen Terrors propagiert, ist eine weitere schwere politische Provokation gegen die TVRK und eine verruchte Befürwortung der Konfrontation. Das Regime gründet ununterbrochen die bösartigen Terrororganisationen wie den radikalen Terrorverein Dongamo und schleusen Spionen und Devosanten in die TVRK ein, um die Würde und Staatsordnung des Nordens zu beleidigen und umzustürzen. Es ist der König des Terrors und die Gruppe der abscheulichen Verbrecher gegen die Menschlichkeit. Niemand wird sich von der billigen Demagogie des Regimes über die Möglichkeit des nordkoreanischen Terrors täuschen lassen. Die südkoreanische Regierung, die von der Verleumdung der eigenen Nation und von der faschistischen Unterdrückung eigener Bürger lebt und die Terroranschläge und Entführung ständig verübt, kann mit nichts ihr verwerfliches Gesicht verbergen. Das südkoreanische Regime soll es sich hinter die Ohren schreiben, dass es mit der gemeinen, intriganten Brandmarkung der TVRK als Terrorist nur das harte Urteil der ganzen Nation ernten wird.